بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سأل أبا مصر مهاتسك الله زيغن تهيل ومهاتسك كاد البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah Azza wa Jal uns segnen und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala seine Zufriedenheit auf uns herabsenden. Möge Allah Azza wa Jal dafür sorgen, dass die Engel uns umgeben und auch unsere Barmherzigkeit uns umhüllt. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns bei denjenigen erwähnen, die bei ihm sind. Möge Allah Azza wa Jal unser nützliches Wissen mehren und den Erfolg verleihen, danach zu handeln. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unsere Herzen öffnen für die Wahrheit, sodass die Rechtleitung dieser Worte Allahs Azza wa Jal in unseren Herzen Platz findet und sich einnisten kann, bis an den Tag, an dem wir unserem Herrn Subhanahu wa Ta'ala gegenüberstehen werden. Meine lieben Geschwister, heute inshallah ta'ala sind wir angekommen beim Kapitel über die Eid-Gebete oder die Eid-Tage. Eid, das Wort Eid kommt im Arabischen vom Verb Aada und Aada bedeutet zurückkehren. Und auch daher kommt das arabische Wort Aadah, was Gewohnheit bedeutet. Und hiermit ist nämlich etwas gemeint, was regelmäßig wiederkehrt. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, La taj'alu qabri eidan. Das heißt, macht mein Grab nicht zu einem Eid. Das heißt, zu einem Ort, den man immer wieder regelmäßig besucht. Und diese die sprachliche Bedeutung, das war die sprachliche Bedeutung des Wortes Eid. Was die gesetzliche Bedeutung von Eid angeht, so meinen wir damit konkret zwei Tage, die Allah Azza wa Jal für uns zum Feiern gesetzlich gemacht hat. Und zwar Eid al-Fitr und Eid al-Adha. Und Eid al-Fitr oder das Fitr Eid, das ist dasjenige Eid, das ist derjenige Feiertag des ersten Shawwal. Das heißt, der erste Tag, nachdem Ramadan zu Ende ist. Und Eid al-Adha, das Adha-Eid ist das Opferfest Eid. Das ist der Tag, der zehnte Tag von Dhul-Hijjah. Das heißt, der Tag, nachdem die Muslime in Arafat gewesen sind, beziehungsweise nach dem neunten, nach dem Arafat-Tag. Daraus, dass wir gelernt haben, dass wir zwei Eid-Tage haben im Islam, daraus können wir ableiten, dass es genau diese beiden Eid-Tage im Jahr gibt. Wenn wir das gesamte Jahr betrachten, haben wir genau diese beiden Eid-Tage und keinen dritten und keinen vierten. Das ist in Bezug auf das ganze Jahr betrachtet. Manchmal sagt man, der Freitag ist der Eid-Tag wöchentlich, aber das ist eine Aussage, die sagt man manchmal nebenbei. Aber in Wirklichkeit, aus sprachlichen Gründen, weil der Freitag immer wiederkehrt und das ist der beste Tag in der Woche. Aber gesetzlich gesehen haben wir genau zwei Eid-Tage. Und daraus ergibt sich auch der falsche Schluss bei manchen Leuten, die denken, dass die Eid-Tage nach dem Arafat-Tag vier sind. Manche denken, dass der Eid-Tag nach dem nach der Hajj ist der 10. und die drei Tashriq-Tage 11., 12., 13. für den Hijjah ebenfalls. Aber die wirklichen Eid-Tage sind diese beiden Eid-Tage und es gibt keinen dritten. Daraus ergibt sich auch, dass alle anderen Feiertage, die von wem auch immer eingeführt worden sind unter den Muslimen, ungesetzlich sind. Egal ob das die Hälfte von Schaaban ist, der zum Feiertag gemacht worden ist, oder irgendein anderer Tag, bei den Christen ist es die Geburt Jesu, a.s. Bei manchen Muslimen ist es der Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind alles Dinge, die im Laufe der Zeit hinzugefügt worden sind. Und unter Übereinkunft der Ulama gibt es nur diese beiden Eid-Tage, Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Und deswegen, wie wir gleich sehen werden, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen ist, hat er nämlich alle Feiertage abgeschafft. Alle. Und hat sie ersetzt durch zwei. Und er handelt im Auftrag des Gesetzgebers. Niemand außer Allah Azza wa Jal hat das Recht, etwas gesetzlich zu machen. Niemand. Auch nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam handelt im Auftrage Allahs. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubt und verbietet im Namen Allahs. Deswegen, wenn im Nachhinein jemand kommt und irgendeinen Tag gesetzlich macht und zu einem Feiertag erklärt, wie auch immer das nennen mag, dann hat er sich auf die Stufe Allahs Azza wa Jal durch dieses gesetzlich Machen gestellt. Ob er will oder nicht. Ob er sagt, dass er es tut oder nicht sagt. Tatsache ist, dass er niemand das Recht hat, etwas gesetzlich zu machen, außer Allah Azza wa Jal, weil Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, mehr als einmal im Quran Karim, in al-Hukmu illa lillah. Die Gesetzgebung gebührt Allah Azza wa Jal ganz alleine. So viel zu der sprachlichen und der gesetzlichen Bedeutung des Wortes. Was die Beweis für die Gesetzlichkeit dieser Eidtage geht, ist der Hadith, den wir gerade erwähnt haben. So berichtet Anas radiallahu ta'ala anhuma. Er sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, hatten sie zwei Tage, an denen sie sich vergnügten. Das heißt, in der Zeit vor dem Islam, in der Jahiliyyah-Zeit. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, was sind das für zwei Tage? Sie sagten, das sind zwei Tage, in denen wir schon in der Jahiliyyah uns zu vergnügen pflegten. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, Allah hat euch diese beiden Tage mit zwei besseren ausgetauscht, der Opfertag und der Fastenbrechentag. Wer ist also derjenige, der die Feiertage abgeschafft hat und sie durch zwei ersetzt hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir gerade eben gesehen haben. Und in diesem Hadith ist auch ein Beweis darin, liegt auch ein Beweis darin, oder ein Gegenargument gegen manche Leute, die sagen, was ist das Problem an einem zusätzlichen Feiertag? Es ist ja nichts Religiöses, wenn man zum Beispiel den Geburtstag feiert oder zum Beispiel den eigenen Geburtstag feiert oder zum Beispiel einen Hochzeitstag oder ähnliches. Und wir sagen, in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam alle Feiertage abgeschafft aus der Jahiliyyah. Und er hat nicht gesagt, sind das religiöse Feiertage oder sind das weltliche Feiertage. Und das weist darauf hin, dass Eid eine Angelegenheit ist, die gesetzlich ist. Das Eid, das Feiern von Eid oder das Bestimmen von Eid-Tagen ist durch diesen Hadith eine religiöse Angelegenheit und keine weltliche Angelegenheit. An diesen Tagen, an diesen beiden Tagen gibt es ein bestimmtes Gebet, das verrichtet wird, das sogenannte Eid-Gebet. Und dieses Eid-Gebet ist bei den meisten Ulama, rahimahullah ta'ala, eine Sunnah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer umgesetzt hat. Und sowas nennt man eine Sunnah Muakkada. Aber wie dem auch sei, ist eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu der er aufgefordert hat. Und deswegen soll man diese Form des Gebetes unbedingt verrichten. Wir werden uns inshallah ta'ala im Laufe des Vortrages unterhalten über wann dieses Gebet verrichtet wird, wie es verrichtet wird, was man tut, wenn man es verpasst hat und so weiter und so fort. Aber erst einmal, dieses Gebet ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und derjenige, der gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam handelt, ist rechtgeleitet und erfährt die Hidayah von Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah sagte, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Das heißt, wenn ihr ihm gehorcht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Und zum Gehorchen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber gibt es das Pflichtgehorchen, es gibt die Vollkommenheit, und das gehört zweifellos zum Gehorchen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu, wodurch man die Hidayah, die Rechtleitung Allahs azza wa jal erlangt. Dieses Gebet, wir gehen chronologisch vor, bevor wir das Gebet an sich verrichten möchten, fragen wir uns, wann verrichten wir dieses Gebet? Wir haben die beiden Tage erwähnt, jetzt ist die Frage, zu welcher Tageszeit werden diese Gebete verrichtet? Die Gebetszeit der beiden Eid-Gebete beginnt und endet genauso wie das Duha-Gebet. Das Duha-Gebet ist das Gebet am Vormittag. Und dieses Gebet am Vormittag, sowohl das Duha-Gebet als auch die Eid-Gebete, beginnen, sobald die Sonne um eine Lanze aufgegangen ist. Und das ist etwa, das sind ein paar Minuten. Und wenn man sicher gehen will, wartet man bis zu 7 Minuten. Bis nach dem Sonnenaufgang. Denn während des Sonnenaufgangs ist eine verbotene Zeit. Und wenn die Sonne aufgegangen ist, das heißt, wenn die gesamte Scheibe über dem Boden ist, dann wartet man ein paar Minuten, wie gerade gesagt, Und danach darf man sein Gebet verrichten, das Duha-Gebet, als auch alle anderen freiwilligen Gebete. Und auch das Eid-Gebet beginnt zu dieser Zeit. Und enden, diese Gebete enden zum Ende der Duha-Zeit, das heißt kurz bevor die Dhuhr-Zeit beginnt. Die Dhuhr-Zeit beginnt, warum sagen wir kurz bevor die Dhuhr-Zeit beginnt? Denn kurz bevor die Dhuhr-Zeit beginnt, ist auch wieder eine der drei verbotenen Zeiten. Auch wieder wartet man, also wenn man weiß, dass zum Beispiel die Mittagszeit um halb zwei ist, die Dhuhr-Zeit um halb zwei ist, dann sicherheitshalber wartet man einige Minuten vorher, beendet man seine freiwilligen Gebete einige Minuten schon vorher, inklusive dieser beiden Gebete. So viel zu der Zeit, zum Beginn und zum Ende der Eid-Gebete. Wenn wir uns nun, das heißt also, wenn in einer Moscheegemeinschaft zum Eid-Gebet am Anfang der Zeit ausgerufen wird, ist es in Ordnung. Wenn aber auch das Gebet aus bestimmten Gründen hinausgeschoben wird, ist es auch in Ordnung. Aber bevorzugt wird, dass man das Duha-Gebet, Entschuldigung, das Eid-Gebet am Opfertag, am Eid al-Adha, früher verrichtet als am Eid al-Fitr, da ein bisschen später verrichtet, und wird unter anderem damit begründet, dass man für die Adha-Zeit oder für das Opfern mehr Zeit braucht, und deswegen verrichtet man das Gebet etwas früher. Ebenso, wenn wir uns zum Eid-Gebet begeben, ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man je nachdem, welches Eid-Gebet man vorhat zu verrichten, mit nüchternem oder nicht nüchternem Magen sich zum zum Gebetsplatz begibt. Wenn es sich um das Eid al-Fitr handelt, das heißt das Eid nach dem Fastenbrechen oder das Fastenbrechen Eid, dann ist es eine Sunna, dass man nicht nüchtern zum Gebetsplatz geht. Das aus einem einfachen Grund, weil das Eid-Gebet, Entschuldigung, weil man vorher hatte man ja gefastet. Und dadurch zeigt man Allah subhanahu wa ta'ala, dass man ihm gehorcht, egal ob er einem anordnet zu fasten oder ob er einem anordnet zu essen. Noch gestern war das Fasten Pflicht und das Essen verboten. Und nachdem Allah azza wa jalla uns erlaubt hat, tagsüber wieder zu essen, essen wir wieder demonstrativ, nehmen zu uns, wenn möglich, ein paar Datteln zu uns in ungerader Anzahl, und dann begeben wir uns zum Eid al-Fitr Gebet. Der zweite Fall ist, wenn es Eid al-Adha ist. Eid al-Adha ist Opfernfest Eid. Bei diesem Fest unterscheiden wir. Entweder jemand hat vor, ein Tier zu opfern, dann ist es für ihn besser, wenn er nüchtern zum Eid-Gebet geht, das Tier opfert und dann erst von diesem Tier isst. Als er, das heißt, er als erstes, was er zu sich nimmt an diesem Tag, ist von dem Fleisch des Opfertieres, das er geopfert hat. Und an dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass diese Umsetzung dieser Sunna wird nach und nach vernachlässigt und ich will nicht sagen bekämpft, aber leider durch Unwissenheit und durch Setzen falscher Prioritäten auf Kosten der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dazu gehört zum Beispiel, dass sich offensichtlich immer mehr es die Bewegung gibt, dass die Leute selbst keine Tiere mehr schlachten, sondern es anderen in Auftrag geben. Und dann könnten sie die Sunna ja noch teilweise umsetzen, aber gleichzeitig verfrachten sie oder beauftragen sie jemanden außerhalb ihres Landes mit der Schächtung, und dann wird es in irgendeinem Land verteilt an jemanden, den man nicht kennt. Und dadurch vergeht einem der Lohn des Propheten, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Und wenn man ehrlich ist, aus Bequemlichkeit. Denn wenn es jemandem um die Belohnung geht, rein um die Belohnung geht, dann kann er die Umsetzung der Sunna machen. Er kann die Sunna umsetzen, das heißt, er schlachtet selbst oder er beauftragt jemanden zu schlachten, wenn er dazu nicht imstande ist. Aber er macht es in der Gegend, wo er ist, damit er auch dieses Fleisch eigenhändig erstmal davon essen kann und eigenhändig verteilen kann an seine Nachbarn und an seine Freunde und an die armen Menschen. Und all diese sind Ziele der Scharia in Bezug auf die Schächtung im Eid al-Adha. Und das alles geht verloren, nur weil die Leute mit einem Argument sagen, außerhalb unseres Landes wird das eher gebraucht. Und als wären die Menschen zwischen zwei Wegen. Entweder sie behalten das Fleisch für sich oder sie opfern außerhalb und geben es anderen Menschen. Als hätten sie nicht die Möglichkeit, beides zu machen, dass sie opfern für sich und dass sie gleichzeitig auch Geld spenden im Ausland oder ein zweites Mal im Ausland opfern. Deswegen muss man realistisch sein. Nicht jeder, der sagt, ich möchte lieber im Ausland opfern aufgrund der Belohnung, hat recht. Der zweite Fall ist, dass man kein Tier vorhat zu opfern. Wenn man kein Tier vorhat zu opfern, dann spielt es keine Rolle. Dann kann man auch vorher schon etwas zu sich nehmen oder auch nicht, aber das spielt dann keine Rolle. Dies in Bezug auf Eid al-Fitr ist überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging morgens nie am Fitr-Tag hinaus, bis er nicht Datteln gegessen hatte. Na, wann ist es Sunna, dass man sich zum Eid-Gebet begibt? So früh wie möglich. Denn je früher man geht, desto eher hat man die Ayah Allahs Azza wa Jal umgesetzt, wasabiqu, das heißt, und wetteifert miteinander und anderen Ayat diesbezüglich. Und öfter ist auch so, dass wenn wir zum Beispiel uns zum Eid al-Fitr begeben, so wissen wir, dass eine Sunna, darüber kommen wir noch dazu zu sprechen, dass eine Sunna ist, den Takbir zu sprechen während der Eidnacht. Also während der Eidnacht. Eid al-Fitr, sobald die Sonne untergegangen ist im letzten Ramadan-Tag, bis der Imam das Salat al-Eid verrichtet, ist das alles Eidnacht. Und dieses, oder beziehungsweise Eidnacht und noch Teil des Vormittags. Und dieser gesamten Zeit ist es Sunna, dass man den Takbir spricht, den Eid-Takbir spricht. Und viele Leute beginnen ihn erst zu sprechen, wenn sie in der Moschee sind. Vielleicht, weil sie es vergessen haben, es vorzusprechen. Und das bedeutet, je früher sie zur Moschee gelangen, desto früher werden sie anfangen, Allah Azza wa Jal zu gedenken und diese Sunna umzusetzen. Ebenso natürlich ist es eine Sunna, dass man sich, genauso wie wir beim Freitagsgebet, dass man sich reinigt und Ghusl macht und dass man sich parfümiert. Das gleiche gilt ebenfalls für das Eid-Gebet, dass man dort seine besten Kleider anzieht. Wenn man sich zum Eid-Gebet, wenn man beim Eid-Platz bzw. bei der Stelle angekommen ist, wo das Eid-Gebet verrichtet wird, dann gibt es zwei Fälle. Entweder es ist eine Moschee, Masjid, oder es ist ein Ort, an dem sich die Muslime versammeln, außerhalb der Moschee, um dort ein gemeinsames Eid-Gebet zu verrichten, weil öfter die Moscheen dafür nicht ausreichen. Wie man sich vorstellt, in vielen Städten gibt es mehrere Moscheen. Aber wenn alle Muslime gemeinsam ihr Eid-Gebet verrichten würden, würde eine einzige Moschee dafür nicht ausreichen. Deswegen ist es dann ideal, wenn man einen größeren Platz benutzt, um dort sein Eid-Gebet zu verrichten. Und wenn dies geschieht, stellt sich die Frage, soll man dann, wenn man ankommt, ist es dann eine Sunna, dass man ankommt, an diesem Platz dieses Tahiyatul Masjid verrichtet? Und die Antwort lautet nein, weil es kein Masjid ist. Richtigerweise, weil es kein Masjid ist, betet man dort kein Tahiyat al-Masjid. Aber ansonsten, wenn das Eid-Gebet in der Moschee stattfindet, was auch erlaubt ist, dann verrichtet man das Tahiyat al-Masjid, wie man auch normalerweise verrichtet. Aber es gibt keine Sunna, die man vor dem Salah oder nach dem Salah al-Eid verrichtet. Weder vor dem Salah al-Eid, noch nach Satay. Das heißt, wenn man ankommt beim Musalla, beim Gebetsplatz für Eid, setzt man sich einfach direkt hin und wartet auf den Imam, dem man Allahs gedenkt. Und sollte es im Moschee sein, betet man seinen Tahiyyat al-Masjid, setzt sich hin und wartet dann, bis der Imam kommt. Und es gibt keine Sunna. Im Gegensatz zum Jum'a-Gebet. Ja, Jum'a-Gebet ist erwünscht, dass man betet. Man kann Koran lesen und Allah singen, aber es ist auch erwünscht, dass man betet, bis der Imam erscheint und mit der Khutbah beginnt. Das gilt für den Ma'mum. Das gilt für den Ma'mum. Das heißt, derjenige, der im Gebet angeführt wird. Das heißt, die meisten. Was für den Imam gilt, ist, dass es für ihn am besten ist, sowohl am Freitag als auch zu den Eid-Gebeten zu erscheinen, wenn das Gebet stattfinden soll. Das heißt, der Imam, im Gegensatz zu den anderen, setzt sich nicht in der Jama'a hin und wartet bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und beginnt dann mit dem Gebet. Und der Imam betritt die Moschee gemäß der Sunna und beginnt dann mit dem Gebet direkt. Beziehungsweise beim Jum'a mit der Khutba direkt. Und dadurch wird unter anderem bezweckt, dass die Menschen in ihren Herzen verspüren, dass der Imam eine Sonderstellung unter den Muslimen einnimmt. Und diese Sonderstellung nimmt er unter den Muslimen ein, nicht weil er eine andere Hautfarbe hat oder weil er eine bestimmte Nationalität hat oder weil er älter ist als die anderen, nein. Sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn gewählt hat durch den Koran, den er in seinem Herzen trägt und vielleicht auch aus anderen Gründen. Und das ist die Sonderstellung und deswegen hier geht es um die Verherrlichung der Religion Allahs und was dieser Mensch an nützlichem Wissen in sich trägt. Und es ist keine Verherrlichung aufgrund seiner selbst und der Unterschied ist deutlich. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige soll vorbeten, der am meisten vom edlen Koran Karim auswendig kann. Denn hier geht es um die Verherrlichung der Religion bzw. der Verherrlichung der Worte Allahs Azza wa Jal, die dieser Mensch in sich trägt. Wenn der Imam die Moschee oder den Gebetsplatz betritt, ist es Sunnah, dass er mit dem Salah beginnt und im Anschluss eine Predigt hält. Denn Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, er sagte, ich habe das Eid-Gebet mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, Umar und Uthman radiallahu anhu verrichtet. Alle haben immer vor der Predigt gebetet. Alle haben immer vor der Predigt gebetet. Also hat er erst das Salah verrichtet und wenn er fertig war, hat er die Khutba gehalten. Das ist also genau das Gegenteil von dem, was am Jum'a geschieht. Und wir sehen hier, subhanallah al-azim, wie Allah azza wa jal die Regelungen unterschiedlich macht. Beim Jum'a haben wir gesagt, es ist erwünscht, dass man betet, bis der Imam kommt. Beim Eid nicht. Beim Jum'a beginnen wir mit der Predigt und hinterher beten wir. Und beim Eid nicht. Es ist genau umgekehrt. All dies, damit du verstehst und weißt, dass diese Gottesdienste, dass diese Ibadat von Allah subhanahu wa ta'ala fest vorgeschrieben sind und dass du dich nicht einmischen darfst in der Gesetzgebung Allahs azza wa jal. Denn wäre es eine Angelegenheit, die man in jeder Weise logisch nachvollziehen könnte, dann würden die Menschen sich einmischen in die Gesetzgebung Allahs. Aber dadurch, dass sie oft nicht begreifen können, was die Illa ist, das heißt der eigentliche Grund für die gesetzliche, jeweilige gesetzliche Bestimmung ist, in Hukum Shar'i, dadurch halten sie sich zurück und sagen, Allah hat das gesagt, also akzeptieren wir und fertig. Und so war auch die Haltung der Sahaba radiallahu anhum. Wenn der Prophet gesprochen hat, haben sie nicht mehr diskutiert. Eine Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam oder ein Mann, ich glaube es war eher eine Frau, sie sagte, meine Tochter wird bald heiraten. Und sie wurde von einer Krankheit heimgesucht, durch die ihre Haare ausfallen. Und ihr zukünftiger Ehemann drängt darauf, dass wir sie ihm aushändigen, als Ehefrau, dass sie zum Ehemann gehen kann. Was sollen wir machen? Dürfen wir ihre Haare künstlich verlängern, weil sie hat wenige Haare gehabt, dass man Haare dazufügt und Yani manche verstehen auch darunter die Perücke, aber gemeint ist, dass man Haare hinzufügt unter den anderen, sodass es aussieht, als hätte sie viele Haare, lange Haare, dichte Haare. Und sie macht das für wen? Macht es für ihren Ehemann. Aus Schönheit, damit er sie schön findet. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La'an Allahu al-wasila wal-mustawsila. Das heißt, Allah hat diejenige Frau verflucht, die anderen Frauen ihre Haare verlängert, und auch diejenige Frau verflucht, die das von anderen verlangt. Und die Frau hat nicht diskutiert, der Hadith ist zu Ende, die Frau hat nicht diskutiert, und sie hat diesen Hukum Shari akzeptiert, so wie er ist. Deswegen viele Probleme von Menschen, die liegen nicht daran, dass die Religion es ihnen schwer oder einfach gemacht hat, sondern es liegt an ihrem Iman, wie sie diese Religion akzeptieren und wie zufrieden sie sich geben mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Wer sich zufrieden, es gibt kranke Menschen, die glücklich sind, auch wenn sie krank sind. Das heißt, die anderen, die gesund sind, sie sehen die Kranken und haben mehr Sorgen und sind bekümmerter als der Kranke selbst. Weil der Kranke genießt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn prüft. Er genießt es, dass er verstanden hat, warum Allah azza wa jalla ihn prüft. Er genießt jeden Augenblick, weil er weiß, dass dadurch ihm Sünden vergeben werden. Und dass er um Rangstufen erhöht wird. Und dass er von Allah azza wa jalla, wie er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Das heißt, der gläubige Mensch wird von Allah so lange geprüft, bis auf ihn keine Sünde mehr lastet. Und er genießt diese Augenblick. Weil sobald diese Prüfung weg ist, werden die Hasanat nicht mehr. Und deswegen ist die Lösung bei vielen Menschen nicht, dass man ihnen sagt, okay, du darfst es aus Notwendigkeit machen. Oder für dich gibt es eine Ausnahme. Sondern die Lösung ist, dass man ihn an seinem Iman und seiner Zufriedenheit mit Allahs Bestimmung subhanahu wa ta'ala arbeitet. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier das Eid-Gebet zuerst gemacht und danach die Khutba gehalten. Und eine Weisheit, die dahinter liegt, ist, dass das Eid-Gebet das Eigentliche ist, wofür man sich versammelt. Und die Khutba danach ist so freiwillig, dass der Prophet sogar gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, ich werde jetzt eine Khutba halten, wer möchte, kann bleiben, wer will, kann gehen. Und beim Jum'a ist es anders. Beim Jum'a, das Jum'a-Gebet, die Khutba ist verpflichtend. Und das ist eigentlich das entscheidende Ereignis, was sich unterscheidet von allen sonstigen anderen Tagen, wenn wir uns zum Mittagsgebet in der Moschee treffen. Deswegen hier ist die Khutba an erster Stelle und das Salah kommt dann hinterher. Und das Umzudrehen ist verboten. Das Umzudrehen ist verboten, eine Neuerung der Religion. Und das haben manche Leute gemacht. Also bekannt dafür ist der Khalifa Marwan ibn al-Hakam gewesen. Er hat diese Sache umgedreht und hat mit der Predigt begonnen und danach das Salah verrichtet. Und der Grund dafür war ein ganz einfacher, weil er zu den umayyadischen Khalifen gehörte, die nicht ganz einverstanden waren mit Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala an. Und deswegen hat er, wenn er gepredigt hat, hat er angefangen, ihn zu beleidigen. Und hat das immer gemacht. Jedes Mal, wenn er angefangen zu predigen, hat er erstmal den Khalifa, der schon gestorben war, radiallahu anhu, beleidigt. Und manche Sahaba radiallahu anhum, die anwesend waren, die haben einfach gesagt, weißt du was, ich gehe nach Hause. Also sie haben gebetet. Und dann hat er angefangen zu beleidigen und zu predigen. Dann haben sie gesagt, predigt sowieso nicht Pflicht, dann gehen wir nach Hause. Was hat er gemacht? Hat er einfach dann die Sache umgedreht. Die Leute waren anwesend, hat er gesagt, ich fange erst mit der Predigt an, damit sie die Beleidigungen mitbekommen, gegen ihren Willen. Und danach hat er erst das Salat verrichtet. Also subhanallah, nicht nur eine Sünde, gleich noch eine zweite dazu gemacht. Und das, wie gesagt, das ist eine Bid'a, aber das führt nicht dazu, dass das Gebet ungültig ist. Weil die Predigt an sich ist freiwillig. Das heißt, selbst wenn er der Imam die Predigt weggelassen hätte, würde er keine Sünde begehen. Deswegen hat das keinen Einfluss auf das Salah. Das Salah ist eine Sache und die Predigt ist eine andere. Allahu a'lam. Für dieses Eid-Gebet gibt es keinen Adhan und keine Iqama im eigentlichen Sinne. Ansonsten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgefordert, für das Eid-Gebet und die Iqama gibt es kein Adhan und keine Iqama. Wird auch nicht dazu aufgerufen, in keinster Weise. Und die Weisheit natürlich ist deutlich, denn in Bezug auf das Eid-Gebet, jeder weiß, dass am Tag so und so das Eid-Gebet stattfindet und die Muslime, das ist ihr Feiertag, das heißt, sie nehmen sich auch frei für diese Ibadah und sie sollen auch früh nach Sonnenaufgang schon in die Moschee kommen, um diese Ibadah umzusetzen und möglichst viel Allahs gedenken, und sowieso wird das Eid-Gebet relativ früh am Vormittag verrichtet. Im Gegensatz zu den anderen 5 Gebeten, die mehrmals täglich stattfinden, die Menschen sind beschäftigt mit ihrer Arbeit, mit anderen Dingen, sodass sie erinnert werden müssen an diese Gebete. Wallahu a'lam. Solche Weisheiten erwähnt man sekundär, ansonsten primär gelten natürlich die diesbezüglich klaren Überlieferungen. Das Eid-Gebet an sich wird verrichtet in 2 Rak'a, und der Unterschied zwischen dem Eid-Gebet und dem Jum'a-Gebet unterscheidet sich im Wesentlichen durch die Anzahl der Takbir, die man in der ersten und zweiten Raka aufsagt. Denn Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei den beiden Eid-Gebeten in der ersten Raka 7-mal den Takbir sprach und in der zweiten Raka 5-mal den Takbir sprach. Und die Ansicht der Gelehrten zusammengefasst ist, dass man die ersten 7 sind inklusive des Ihram-Takbir. Der Ihram-Takbir ist der Takbir, mit dem man im Salah beginnt, und danach sagt man die weiteren. Das heißt, der Imam sagt Allahu Akbar, dadurch hat das Gebet begonnen. Dann sagt er wieder Allahu Akbar, ein drittes Mal Allahu Akbar und so weiter, 7-mal. Und danach sagt der Dua al-Istiftah, wenn er es sagen möchte. Und danach sagt er A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Und dann liest er die Fatiha. In der zweiten Raka'a spricht er beim Hochgehen den Takbir. Das nennt man Intiqal-Takbir, das heißt der Übergangstakbir. Und wenn er dann aufrecht steht, spricht er 5-mal Allahu Akbar. Und dann A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. Isti'adha, je nach Ansicht, ob man die nochmal sagt oder nicht. Aber dann liest er die Fatiha und eine weitere Surah aus dem Koran Al-Karim. Das ist die Zusammenfassung der Ansicht. Ansonsten, wir beschränken uns ja hier auf eine bevorzugte Ansicht in Unterrichten. Ansonsten erwähnen manche Ulama, rahimahullah ta'ala, bis zu 12 Ansichten diesbezüglich, wie oft der Takbir gesprochen wird und wie nicht. Bei diesem Takbir, jedes Mal, wenn man Allahu Akbar sagt, stellt sich die Frage, hebt man dabei die Hände, so wie beim Ihram-Takbir? Und richtigerweise nein. Sondern nur beim ersten Allahu Akbar, das ist der Ihram-Takbir, weil da bei allen Rechtsschulen hebt man dabei die Hände. Aber bei den zusätzlichen Takbir spricht man den Takbir alleine, ohne dabei die Hände zu heben. Und hier ist auch, also manche Leute verwechseln diese zwei Themen miteinander. Manche Leute verstehen unter Takbir das Heben der Hände. Aber Takbir heißt Allahu Akbar sagen. Und Heben der Hände heißt Arabisch Raf'ul Yadayn. Das sind zwei verschiedene Dinge, die man nicht, das eine hängt nicht mit dem anderen notwendigerweise zusammen. Und der Grund, warum wir eben nur beim ersten Takbir die Hände heben, weil das mit dem Propheten überliefert ist, sallallahu alaihi wasallam, aber bei den zusätzlichen Takbir ist es über manche Sahaba überliefert. Deswegen, wenn man es macht, es ist kein Vergehen, aber besser, man macht es nicht, weil es nicht über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auf dem sich überliefert worden ist. Und was macht man zwischen den Takbir? Zwischen den Takbir spricht man nichts. Richtigerweise spricht man nichts. Und legt die Hände immer die rechte Hand wieder auf die linke Hand oder auf den linken Arm. Im Gegensatz zu manchen, wenn man gesagt hat, die Hände hängen lässt. Aber richtigerweise, also immer, wenn man Allahu Akbar gesprochen hat, und dann lässt man die Hände, macht man sie wieder übereinander. Und dann Allahu Akbar das zweite und legt man die Hände wieder übereinander. Und so weiter und so fort, bis die 7 Takbir oder die 5 Takbir zu Ende sind. Wir haben erwähnt, dass man die Fatiha liest. Was liest man nach der Fatiha? Nach der Fatiha gibt es, wie auch im Jum'a-Gebet, verschiedene Überlieferungen über den Propheten, die erst einmal darauf hinweisen, dass keine bestimmte Sura verpflichtend ist. Das ist der Vorteil, dass wir sehen, dass der Prophet unterschiedliche Suren gelesen hat. Zweitens, das Lesen derjenigen Suren, die der Prophet gelesen hat, ist eine zusätzliche Sunna. Und hier ist überliefert worden, das gleiche wie auch beim Jum'a-Gebet, dass er nach der ersten, also nach einer Version beim Jum'a-Gebet von mindestens dreien, dass er nach der Surah Al-Fatiha, die Surah Al-A'la gelesen hat, in der ersten Raka und der zweiten Raka nach Surah Al-Fatiha, Hal Ataka Hadith Al-Ghashiyah, Surah Al-Ghashiyah. Und beim Eid-Gebet genau das gleiche. Und eine andere Version ist, dass er in der ersten Raka Surah Qaf gelesen hat und in der zweiten Al-Qamar. Und das ist deutlich länger. Und denn Surat Qaf hat ungefähr 2,5 Seiten und Surat Al-Qamar auch ungefähr 2,5 Seiten. Und deswegen ist es am besten natürlich, wenn man die Sunna unterschiedlich, also mal diese eine Sunna umsetzt und mal die andere Sunna umsetzt, dann hat man nämlich tatsächlich die Sunna des Propheten auf die vollkommenste Art und Weise umgesetzt und Allah weiß am besten Bescheid. Ansonsten, wenn der Imam nur die Fatiha liest oder die Fatiha liest und eine kleine Sura, auch wenn es ein anderes als diese erwähnten, ist vollkommen in Ordnung und das Gebet ist gültig, inshallah. Nachdem das Salah fertig ist, hält der Prediger zwei Predigten. Manche Ulama reden sogar von einer Übereinkunft darüber, dass man zwei Predigten hält, wie beim Jum'a-Gebet. Das heißt, er hält eine Predigt und danach setzt er sich kurz hin und dann hält er eine zweite Predigt. In der Predigt ist die Frage, nach welche Themen soll er erwähnen, welche Themen soll er sprechen. Das heißt, soll er beim Eid-Gebet im Fitr, Eid al-Fitr, das gleiche sagen wie beim Eid-Gebet von Eid al-Adha? Beim Eid al-Adha, das heißt beim Opferfestgebet, macht es Sinn, dass der Prediger über die Regeln des Opferns spricht. Weil nach dem Salah gehen die Muslime hinaus und werden ihre Opfertiere schlachten. Beim Eid al-Fitr haben manche Ulama erwähnt, dass man über die Zakat al-Fitr reden soll. Weil ihr wisst, dass man gegen Ende des Ramadan soll man Zakat al-Fitr bezahlen, richtig? Hier gibt es ein kleines Problem. Wieso sollte man am Eid al-Fitr über die Zakat al-Fitr sprechen, wodurch die Zakat al-Fitr-Zeit endet mit dem Salat al-Eid? Also wir sagen den Leuten immer, ihr sollt eure Zakat al-Fitr bezahlen, noch bevor das Eid-Gebet beginnt. Und man darf es bis zu 1-2 Tagen vorher auch schon an die armen Bedürftigen geben. Wieso sagen dann manche Ulama, dass man in der Predigt noch über die Regelung darüber sprechen soll, obwohl die Zeit schon zu spät ist? Die Antwort lautet, weil diejenigen Gelehrten, die das gesagt haben, die sind der Meinung, dass man auch nach dem Eid-Gebet noch seine Zakat al-Fitr zahlen darf. Deswegen, also muss man immer aufpassen, wenn man von einer Ansicht überzeugt ist, darf man nicht auf diese Ansicht aufbauen, wenn man mit anderen Leuten argumentiert. Weil die andere Person vielleicht hat eine ganz andere Ansicht. Deswegen musst du ihn mit ihm argumentieren, gegenüber mit dem, was er gesagt hat. Wie dem auch sei, nachdem man diese zwei, also deswegen, man kann auch allgemeine Themen nennen, das, was gerade ansteht und für die Muslime gerade relevant ist. Was ist das Urteil über diese zusätzlichen Takbir im Salah? Denn über alle anderen Teile des Salah Haben wir schon geredet. Denn wir haben schon über das Jumu'ah-Gebet gesprochen und über das Salah allgemein gesprochen. Da haben wir über alles schon gesprochen, über den ersten Takbir, über die anderen Takbir. Wir haben gesprochen über das Lesen der Fatiha und so weiter und so fort, über die Rukun, die Wajibat und die Sunan. Aber die Frage ist jetzt, hier kommt etwas Neues dazu, was vorher nicht da war. Und zwar sind das die zusätzlichen Takbir. Es ist wichtig für uns zu wissen, sind sie Fard, sind sie Wajib, sind sie Sunnah, weil es passieren kann, dass man das vergisst. Und mit Sicherheit ist schon einigen Imamen passiert, dass sie diesen zusätzlichen Takbir vergessen haben. Weil das ja kein Gebet ist, das man jeden Tag verrichtet. Und was macht man in diesem Fall? Erstmal das Urteil darüber ist, dass diese zusätzlichen Takbir eine Sunnah sind. Dass diese zusätzlichen Takbir Sunnah sind. Wer sie macht, wird dafür belohnt. Wer sie weglässt, wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das bedeutet, wenn der Imam diese zusätzlichen Takbir oder einen von diesen zusätzlichen Takbir vergessen hat, dann braucht er am Ende des Salah deswegen keine Vergesslichkeitsniederwerfungen machen. Das ist so viel zum Takbir. Die andere zusätzliche Sache ist die Predigt. Die Predigt, haben wir gesagt, ist ebenfalls eine Sunda. Denn Abdullah ibn Sa'ib sagt, ich war beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam beim Eid-Gebet dabei. Was für ein Ereignis, mashallah. Als er das Gebet beendet hatte, sagte er, ich halte jetzt eine Rede. Wer zur Rede sitzen bleiben möchte, soll sich hinsetzen und wer gehen will, darf gehen. Nun haben wir über das Eid-Gebet gesprochen und über die Predigt gesprochen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn jemand dieses Eid-Gebet verpasst hat? Wenn jemand dieses Eid-Gebet verpasst hat, dann verpasst er dieses Eid-Gebet entweder teilweise oder ganz. Wenn er es ganz verpasst hat, das ist der, oder fangen wir besser an, wenn er einen Moment. Wenn er dieses Eid-Gebet teilweise verpasst hat, dann betet er mit dem Imam von der Stelle weiter, an der sich der Imam gerade befindet. Und holt das nach, was er nachzuholen hat, wie normalerweise auch beim Salah, wenn wir es verrichten. Der einzige vielleicht besondere Fall ist, auch wenn es kein wirklich besonderer Fall ist, ist, wenn er jetzt, aber die Regeln sind die gleichen, also wie vorher erwähnt habe, wenn er zum Beispiel in das Gebet eintritt, während der Imam schon, sagen wir mal, 3 von 7 Takbir gesprochen hat, in der ersten Raka'a. In diesem Fall betet er einfach mit dem Imam an der Stelle weiter. Der Imam spricht jetzt den 4., spricht mit ihm dann 4, 5, 6, 7. Das war's. Und die ersten 3 hat er verpasst. Und mehr braucht er nicht machen. Er betet sein Gebet einfach mit dem Imam zu Ende. Der zweite Fall ist, den wir auch aber schon erwähnt haben, indirekt, wenn er die erste Raka'a verpasst hat und er betet mit dem Imam die zweite Raka'a. In der zweiten Raka'a gibt es wie viel Takbir? 5. Und dann betet er mit dem Imam die zweite Raka'a und dann steht er auf und was macht er? Holt er jetzt eine zweite Raka'a nach oder fügt er der ersten eine hinzu? Die Antwort lautet richtigerweise, er fügt der ersten eine hinzu. Wir sagen manchmal, ja, in der Einfachheit halber, sagen wir manchmal, er holt eine Raka'a nach, weil er eine verpasst hat. Ja, aber richtigerweise muss man sagen, er fügt eine Raka'a hinzu. Aber wenn du sagst, er holt sie nach, dann würde er die erste nachholen. Aber in Wirklichkeit, der stärkere Ansicht ist, dass er eine Raka'a hinzufügt. Und deswegen hat schon eine mit dem Imam verrichtet und jetzt fehlt ihm nicht die erste, die er verpasst hat, sondern ihm fehlt eine zweite. Ein Raka'a hat er verrichtet und ihm fehlt eine zweite. Und das bedeutet, dass er, wenn er jetzt die zweite Raka'a betet, sagt er wieder den Takbir 5-mal. Okay? Und wenn du sagen willst, er holt die erste nach, dann würde er 7-mal sprechen. Aber weil wir gesagt haben, dass er richtigerweise nicht nachholt, sondern hinzufügt, betet er in der zweiten Raka'a wieder 5. Das heißt, hat er 2-mal 5 gesprochen. Das gleiche haben wir gesagt über jemanden, der meinetwegen eine Rak'a des Maghrib-Gebetes verpasst hat. Dann betet er mit dem Imam die zweite und die dritte Rak'a, richtig? Mit dem zweiten und die dritte. Wenn er jetzt, nachdem der Imam fertig ist, aufsteht, um eine letzte Rak'a, eine dritte Rak'a zu verrichten, dann ist das eben seine dritte. Und dann liest er auch nur die Fatiha und keine Sura danach und betet sein Gebet zu Ende. Und dann hat er dreimal im Salat den Tashahud besprochen. Zweimal mit dem Imam und ein drittes Mal allein. Aber wenn du sagen würdest, er holt eine Rak'a nach, die erste nach, dann würdest du ihm sagen, musst du ihm sagen, erstens, du betest die Fatiha und liest laut. Zweitens, Sunnah für dich, dass du eine Sura nach der Fatiha liest. Und drittens, mit Tashahud muss er sprechen, weil er sein Gebet beenden muss. Das ist, wenn er einen Teil des Salah verpasst hat. Die Frage ist, was macht er, wenn er das gesamte Salah verpasst hat? Die stärkste Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, ist, dass er in diesem Fall das Salah nicht nachholt. Das heißt, er hat sein Salah verpasst, sein Eidgebet verpasst, und das war's. Also wir sagen ihm nicht, dass er das Salah nachholt. Er hat es verpasst, und das gehört zu den Ibadat, die, wenn man sie verpasst hat, man sie verpasst. Genau wie es Jum'a geht, wenn du es verpasst hast, kannst du nicht mehr verrichten. Da würde man stattdessen Dhuhr verrichten, weil du musst 5 Gebete pro Tag machen. Aber es gibt kein Jum'a-Gebet, das du dann alleine nachholst. Als letztes zu diesem Kapitel ist der Takbir, den wir vorhin angesprochen haben. An den Eid-Tagen gibt es den sogenannten Mutlaq und Muqayyad Takbir. Aber jetzt benutze ich die einfache halbe deutschen Begriffe. Der eingeschränkte und uneingeschränkte Takbir. Eingeschränkt ist Muqayyad und uneingeschränkt ist Mutlaq. Was meint man damit? Einfach grundsätzlich unter dem uneingeschränkten Takbir meint man denjenigen Takbir, den man zu den Eid-Tagen spricht oder Eid-Nächten spricht, je nachdem, unabhängig von den Gebetszeiten, unabhängig von den Gebeten. Also wenn ich dir sage Mutlaq Takbir, wenn ich sage uneingeschränkter Takbir, dann meint man damit, sprich den Takbir zu der Zeit so oft du kannst und so oft du möchtest. Egal wann, zu jeder Zeit. Wenn man von dem eingeschränkten Takbir spricht, dann meint man denjenigen Takbir, der abhängt davon, ob man ein Salah und nach manchen Ulama in der Gemeinschaft verrichtet hat oder nicht. Das heißt, es geht um den Takbir, den man nach dem Salah spricht. Speziell nach einem der 5 Pflichtgebete. Das ist, was man mit eingeschränkt und uneingeschränkten Takbir meint. Zusammengefasst, unterscheiden wir zwischen den beiden Eid-Tagen. Fangen wir mit dem Eid al-Adha an. Eid al-Adha ist das Eid nach der Hajj oder während der Hajj-Tage. Opfernfest Eid. Zu diesem Opfernfest Eid, da gibt es diese beiden Unterscheidungen zwischen dem uneingeschränkten Takbir und dem eingeschränkten Takbir. Der uneingeschränkte Takbir wird während der gesamten ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah besprochen. Das heißt, sobald der erste Tag von Dhul-Hijjah eingetroffen ist, bis die gesamten 10 Tage vorbei sind, spricht man den uneingeschränkten Takbir. Das heißt, spricht man immer den Takbir. So oft man möchte, so häufig man möchte. Ebenfalls eine Sunnah, die leider selten wenig umgesetzt wird. Der eingeschränkte Takbir, das heißt den Takbir, den man spricht nach den Pflichtgebeten in der Gemeinschaft, wenn man das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet hat, nach einer Ansicht, wie gesagt, dieser Takbir beginnt am Fajr des Arafat-Tages. Am Fajr des Arafat-Tages. Der Arafat-Tag ist der 9. Dhul-Hijjah. Arafat-Tag heißt deswegen, weil die Menschen sich die Hajj-Leute sich im Arafat versammeln. Das ist der wichtigste und heiligste Tag der Hajj und die absolut wichtigste Säule in der gesamten Hajj. Wer Arafat verpasst, der hat keine Hajj gemacht. Das ist der eingeschränkte Takbir, das ist der Beginn, wann der eingeschränkte Takbir beginnt. Das ist allerdings, wir reden jetzt hier von uns und die meisten von uns sind ja nicht auf der Hajj. Und deswegen beginnt er für uns, wie gesagt, am Fajr des Arafat-Tages. Wer wir nicht auf der Hajj sind. Derjenige, der auf der Hajj ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch beschäftigt mit der Talbiya. Ja, inshallah ta'ala, wenn wir zu Hajj kommen, oder manche von euch, die Hajj, die habe ich schon gelernt haben, der Hajj zu den Sunnah-Handlungen, die er macht, ist, dass er sagt, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Das ist, was man Talbiya nennt. Und er ist noch im Ihram-Zustand und für ihn ist es Sunnah, diese Talbiya zu sprechen, bis er den großen Steinhaufen in Mina, Jamratul Aqaba, beworfen hat. Und das hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Das ist eine Information, die jetzt im Voraus, inshallah wird das klarer, wenn man über das, die Hajj gesprochen hat. Und deswegen ist es für den, wann macht der Hajj das? Wann bewirft er die Jamratul Aqaba? Am Vormittag des Eid-Tages. Dann ist er fertig und deswegen beginnt dann die Sunnah für ihn mit dem Takbir Muqayyad, das heißt den Takbir nach den Pflichtgebeten, frühestens wann? Logischerweise ab dem Mittagsgebet. Weil das ist das nächste Salah, was ansteht, wenn er vormittags ja geworfen hat. Das ist die, in Bezug auf den eingeschränkten und uneingeschränkten Takbir. Und er endet, der eingeschränkte Takbir, endet mit dem Asr-Gebet des 13. Dhul-Hijjah. Weil der 13. Dhul-Hijjah ist der letzte Tashriq-Tag und wenn die Sonne untergeht, sind die Hajj-Tage vorbei. Offiziellen Hajj-Tag vorbei, wie man sagt. Und dann ist auch das Asr-Gebet ist das letzte Gebet vor Sonnenuntergang, deswegen ist da das letzte Takbir Muqayyad. Das war in Bezug auf das Opferfest. Jetzt kommen wir zum Eid al-Fitr, zum Fastenbrechenfest. Beim Fastenbrechenfest ist es einfacher. Es gibt kein eingeschränkten Takbir. Es gibt kein Takbir, den man speziell nach dem Salawat spricht. Aber es gibt einen uneingeschränkten Takbir mutlaq. Den spricht man, wie gesagt, sobald die Sonne des letzten Ramadan-Tages untergegangen ist. Das heißt, sobald man weiß, dass Eid ist. Und diesen spricht man bis zum Beginn des Eid-Gebetes. Und am besten merkt man sich die Sachen, indem man sie umsetzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam umzusetzen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.